Wir dürfen das, aber ihr nicht. Wie die meisten Menschen wirst du jetzt wahrscheinlich denken, dass Imperien unfair sind. Denn wer lässt sich schon gerne von einer Horde Fremder zwingen, deren stinkende Unterwäsche zu waschen oder gegen die eigenen Freunde zu kämpfen? Wir Menschen lieben unsere Freiheit. Und selbst wenn ein Volk sehr groß und mächtig ist, es ist absolut ungerecht, wenn es schwächere Völker überfällt, ihre Städte zerstört und die Bevölkerung versklavt. Wir Menschen sind uns also ziemlich einig, dass Imperien ungerecht sind, mit einer Ausnahme. Wenn unser eigenes Volk so stark ist, dass es sich nach und nach ein Imperium zusammenerobert, dann finden wir das meist völlig in Ordnung. Wir mögen es nicht, wenn Fremde uns sagen, was wir tun sollen, aber wir haben kein Problem damit, ihnen zu sagen, was sie tun sollen. Das ist wie in der Schule, wenn sich ein Kind beschwert, dass es geärgert wird, obwohl es selbst gerne stänkert. Und so war es auch bei den Karthagern. Sie hassten das Römische Reich und taten nicht gern, was die Römer ihnen befahlen. Doch bevor sie von den Römern erobert wurden, herrschten die Karthager über ihr eigenes Reich. Und als Herrscher verhielten sie sich gegenüber anderen Völkern genauso grausam wie die Römer. Die Gegend, in der die phönizischen Siedler Karthago erbaut hatten, gehörte vorher numidischen Stämmen. Du erinnerst dich an Königin Elissa, die sich das Land sicherte, indem sie den numidischen König Jarbas austrickste. Nun, das ist eine Legende, sie ist nur erfunden. In Wirklichkeit nahmen die phönizischen Siedler das Land wahrscheinlich gewaltsam ein. Anschließend eroberten die Karthager viele benachbarte Gebiete von verschiedenen nordafrikanischen Völkern. Auch weiter entfernte Inseln wie Sizilien, Sardinien oder Korsika besetzten sie. Und ihr berühmter Feldherr Hannibal unterwarf sogar Teile Spaniens. Er und andere karthagische Feldherren zerstörten viele Städte und versklavten viele Menschen, so wie die Römer später Karthago zerstörten und die Karthager versklavten. Auch die Griechen hatten große Herrschaftsgebiete, bevor sie von den Römern erobert wurden. Der griechische Herrscher Alexander der Große führte zahlreiche Kriege, zerstörte viele Städte und errichtete ein Imperium, das sich von Griechenland bis nach Indien erstreckte. In Indien sahen die Griechen, dass das Heer Kriegselefanten benutzte. Sie ahmten die Idee nach und später guckten sich die Karthager und die Römer die Idee von den Griechen ab. Auch die Juden hatten ein Imperium, oder zumindest glaubten sie das gerne. Voller Stolz erzählten sie sich, dass in Kanaan viele andere Völker lebten, als sie dort einmarschierten. Die Kanaaniter und Amoriter zum Beispiel. Doch die Juden bezwangen sie, töteten oder versklavten viele von ihnen, nahmen Städte ein oder brannten sie nieder. Besonders stolz waren die Juden auf die Eroberung Jerusalems. Immer wieder erzählten sie sich, wie König David, der größte aller jüdischen Könige, die berühmte Stadt einnahm, ihre Bewohner tötete oder versklavte und Jerusalem zur Hauptstadt des jüdischen Reiches machte. Später rückten dann die Römer an und nahmen den Juden Jerusalem weg. Sie töteten viele von ihnen und versklavten andere. Daraufhin prangerten die Juden diese Ungerechtigkeit an und beschwerten sich über die Grausamkeit der Römer. Um sich Mut zu machen, erzählten sie sich Geschichten über die wundervollen Zeiten, als sie selbst noch ein mächtiges Königreich hatten. »Auch wir hatten mal ein schönes Reich. Der große König David hat viele Kriege gewonnen, fremde Städte niedergebrannt und deren Bewohnerinnen und Bewohner versklavt. Lasst uns beten, dass eines Tages ein neuer David kommt, mit dem wir wieder Kriege gewinnen und ein Reich haben werden.« Einige weise Juden meinten, dies sei das falsche Gebet, denn eigentlich sollte man dafür beten, dass es keine Kriege und keine Reiche mehr gibt, weder ein römisches noch ein jüdisches. Diese weisen Juden sagten, »Wenn ihr selbst nicht erobert und versklavt werden mögt, warum wollt ihr es dann anderen Menschen antun?« Weise Menschen in Griechenland, Indien, China und auch im Rest der Welt hatten die gleiche Idee. Und sie ist ja auch ganz einfach. Was du selbst nicht erleiden möchtest, das tue auch anderen nicht an. Klingt einleuchtend, oder? Aber jahrtausende lang waren die meisten Menschen auf der Welt leider nicht sehr weise. Deshalb hielten sie auch nichts von diesem Gedanken. Sie weinten, wenn sie erobert wurden, platzten aber vor Stolz, wenn ihnen selbst eine Eroberung gelang. Erst in jüngerer Zeit sind die meisten Menschen zu der Einsicht gekommen, dass alle Imperien schlecht sind. Dass man auf das Erobern fremder Länder und das Unterdrücken anderer Völker nicht stolz sein kann. Selbst da nicht, wenn es das eigene Volk ist, das sich ein Imperium aufbaut. Imperien sind unfair, egal ob es Fremde sind oder ob es das eigene Imperium ist.